Die zweite Bitte, was verstehen wir unter Reich Gottes? So kommen wir uns dein Reich, wir bitten. Unter Reich Gottes verstehen wir ein dreifaches geistliches Reich, nämlich das Reich Gottes in uns oder das Reich der Gnade, das Reich Gottes auf Erden, das heißt die heilige katholische Kirche, und das Reich Gottes im Himmel oder das Paradies. Auf all diese Weisen, das auch die Kirchenväter oft erwähnen und erklären, kann man das Reich Gottes verstehen. Wird es auch verstanden im Evangelium, an verschiedenen Stellen, unter verschiedenen Gesichtspunkten. Das Reich Gottes ist in euch, wie der Heiland sagt einmal. Das Reich Gottes auf Erden, es ist die heilige katholische Kirche, was der heutige Mensch natürlich nicht mehr glaubt. Es glaubt alles andere eher wie das. Und das Reich Gottes im Himmel oder das Paradies. Zum Beispiel die Kirchenväter, die verschiedenen Gleichnisse auslegen, oder Christus sagt, Christus wird aus dem Reiche Gottes alle Skandale wegnehmen. Dann spricht er natürlich von der katholischen Kirche, die hier noch auf der Erde ist und die dann schlussendlich gereinigt wird im jüngsten Gericht, wo die Guten von den Schlechten getrennt werden beim Himmel, im Reich Gottes, im letzten Sinn hier, im dritten Sinn, gibt es natürlich keine schlechten Beispiele und keine Sünder mehr, hier auf der Erde schon. In der katholischen Kirche besteht aus Gerechten und Sündern gemischt, Weizen und Spreu, Weizen und Unkraut.